الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الباص بس على بامس من هات سجد الباص زي من هاي البامهات الشكاية ذات الحفيت محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك بشيستا الله سبحانه وتعالى أتمنى سبيلات أسألوس أوس أن منشن آدم عليه السلام أشفرها من فوهر أوس أعطر من فوهر أوس نيشس. Und so sagt er, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, hat der Mensch denn nicht darüber nachgedacht, dass wir ihn vorher, schon zuvor erschaffen haben, und er war überhaupt gar nichts zuvor. Und danach hat Allah Azza wa Jal uns Eigenschaften und Möglichkeiten gegeben und uns geehrt mit Eigenschaften, die wir in uns haben als Mensch, besonders hinsichtlich unserer Gestalt. Er sagt, wir haben den Menschen in der schönsten Gestalt erschaffen, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Und diese Geschenke, die uns Allah Azza wa Jalla gegeben hat, die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie sollen wir oder sollte man nicht die gute Tat mit Gutem vergelten? Wenn Allah Azza wa Jalla uns was Gutes getan hat, gehört es dann nicht zur Dankbarkeit, dass wir ihm ebenfalls etwas Gutes an Taten hinaufschicken? Meine lieben Geschwister, Allah Azza wa Jalla hat uns mit so vielen Vorzügen bevorzugt, besonders dadurch, dass wir zur Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gehören. Er hat uns das edelste Buch herabgesandt. Er hat uns den edelsten Gesandten unter uns geschickt und erweckt. Er hat uns dieses Buch gegeben, diesen Koran al-Karim. Aber der Prophet a.s.w. sagte eine wichtige Sache dazu. Er sagte, wahrlich, Allah erhöht durch dieses Buch manche Leute, aber er erniedrigt durch dieses Buch auch andere. Das hat der Prophet s.a.w. zu einem Muslim überliefert gesagt. Das heißt, er erhöht diejenigen, die nach diesem edlen Buch handeln, und er erniedrigt diejenigen, die diesem Buch zuwiderhandeln. Deswegen, meine lieben Geschwister, reicht es auf keinen Fall aus, zu sagen, wir gehören zu dieser edelsten Ummah, wir gehören zu diesem edelsten Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, du wirst so nahe an ihm sein, alaihi salatu wassalam, je nachdem, wie sehr du dich an dieses Buch hältst, je nachdem, wie sehr du davon liest, je nachdem, wie sehr du davon umsetzt, je nachdem, wie viel Rechtleitung du aus diesem Buch schöpfst und danach handelst. Zweifellos gehört es zum, dass Allah also hat uns nicht nur die Möglichkeit, was ich sagen will, Allah hat uns nicht nur die Eigenschaften gegeben als Mensch, um zu überleben. Er hat uns viel mehr gegeben, damit es uns auch gut geht auf dieser Welt. Und genauso sollst du auch deinem Herrn gegenüber nicht einfach nur die Pflichten erledigen, sondern du sollst auch deinem Herrn gegenüber deine mehr tun, als von dir verlangt worden ist. Das gehört zweifellos zur Dankbarkeit. Und deswegen berichtet uns und eine der Arten, wie wir unsere Dankbarkeit Allah gegenüber äußern können, ist es in folgenden Hadith auf hingewiesen ist. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, es gibt zwei Ni'ma, es gibt zwei Gunsterweisungen, in der sich hinsichtlich derer sich viele Menschen reinlegen lassen. Es ist einmal die Gesundheit und auf der anderen Seite die Freizeit. Es gibt zwei Gunsterweisungen, hinsichtlich derer sich viele Menschen reinlegen lassen. Einmal die Gesundheit und einmal die Freizeit. Warum reinlegen lassen? Weil sie alles hinauszögert. Und wenn man hinauszögert, hat man irgendwann keine Zeit mehr oder man hat irgendwann mal nicht mehr die Kraft und nicht mehr die Gesundheit, das umzusetzen, was man eines Tages vorhat. Lasst mich, liebe Geschwister, ganz besonders diejenigen Brüder und Schwestern heute ansprechen, die in den nächsten Wochen frei haben, in den nächsten Wochen ihre Freizeit genießen werden. Es gibt manche Leute, die genießen ihre Freizeit an jedem Wochenende. Und es gibt andere, die genießen es besonders an solchen Freizeiten, meine lieben Brüder. Manche dieser Brüder, sie schaffen es an ihren freien Tagen, an den freien Tagen, besonders viel ihren Herrn sich zu nähern und viele Gottesdienste zu verrichten. Und die sinnvollste Angelegenheit, wie man seine Freizeit, füllen kann, ist sicherlich mit zwei Dingen. Erstens mit dem Streben nach religiösem, nützlichem Wissen und zweitens, indem man das Haus Allah subhanahu wa ta'ala befüllt hat, das heißt viel Besuch. Damit man, liebe Brüder, von dieser Stufe des Islam auf die Stufe des Iman emporsteigt und dann von der Stufe des Iman auf die Stufe des Ihsan emporsteigt, wie uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat. Und zweifellos gehört es zum Ihsan, dass man sein Gebet in der Gemeinschaft der Muslime verrichtet. Und wie viele Brüder haben wir in dieser Moschee gesehen, die, wenn sie ihr Gebet mit uns in der Gemeinschaft verrichten, dann hören sie der Lesung des Koran zu, dann sind sie aufmerksam, dann sind sie beruhigten Herzens in ihrem Gebet. Sie beten nicht schnell, sie beten nicht hastig, sie sind nicht zu eilig, sondern sie beten das Gebet so, wie der Imam es eben vorgeht. Und das ist eine der größten Errungenschaften, wenn man das Gebet in der Gemeinschaft verrichtet. Und wenn sie aber alleine beten, das Sunna-Gebet vorher oder das Sunna-Gebet nachher, naja, dann ist die Fatiha dann vielleicht noch so verkauft auf der Platz hinten dran und das war's dann auch. Nicht, dass es nicht ausreichen würde, es reicht aus, aber es ist nicht die höchste Stufe von Ihsan und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Deswegen, manche Brüder, sie schaffen es in ihrer Freizeit zu dieser Ihsan-Stufe hinaufzusteigen, was ihre Gottesdienste angeht. Denn diese Stufen, liebe Geschwister, es ist nicht so, dass man einmal eine Stufe erreicht hat und danach die nächste erreicht und dann inshallah in 15 Jahren mehr. Nein, gemeint ist in diesen Stufen, in jedem Gottesdienst kannst du sein, dass du auf der untersten Stufe bist. Im nächsten bist du auf einer anderen Stufe. Und dann fällst du wieder zurück und dann steigst du wieder auf. Das kann unterschiedlich sein von Gottesdienst zu Gottesdienst, von Tag zu Tag und von Ort zu Ort kann sich diese Sache unterscheiden. Meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, damit du weißt, dass dieses Gebet das ist, was für dich wertvoll ist. Und wenn du morgen deinem Herrn gegenüber trittst, dann wird dieses Gebet, das du in der Gemeinschaft verrichtet hast, das sein, was du wiederfinden wirst. Alles andere wird keinen Wert haben. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, das gesamte Diesseits ist man'un, das heißt verflucht. Das gesamte Diesseits ist verflucht. Alles ist verflucht, was es darin gibt, außer dem Gedenken Allahs und was dazugehört und ein Lehrer und ein Schüler. Das gesamte Diesseits ist verflucht. Alles, was darin ist, ist verflucht, außer dem Gedenken Allahs und was dazugehört und ein Lehrer und ein Schüler. Verflucht bedeutet weit entfernt von der Barmherzigkeit Allahs. Weit entfernt, warum? Weil diese Dinge dich ablenken von dem Gedenken Allahs. Und dich ablenken von den Jenseits und ablenken von Verdaus, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch zu diesen gehören lassen. Mein lieben Bruder, meine lieben Schwestern, wenn man sich vornimmt, in jedem Urlaub, in jeder Ferienzeit, in jedem Wochenende ein Kapitel aus einem Buch zu lesen, wenn man das multipliziert über die Jahre hinweg, dann kannst du dir überlegen, was du heute alles an Errungenschaften errungen gehabt hättest. Deswegen beginn damit, nutze deine Freizeit, indem du besonders die Moscheen des Alabamas aufsuchst und gewöhne dich daran, damit das auch an der besten Formen, wie du andere Leute dazu erziehen kannst und sag nicht, ich wohne weit weg und ich habe nicht viel Zeit, dann wirst du eben nicht auf diese höchste Stufe steigen. Die höchste Stufe Ihsan ist eben, dass man sich mehr Mühe gibt, als man eigentlich machen möchte, als man eigentlich machen müsste. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen Menschen, die gewaltigste Belohnung im Gebet bekommen werden, sind diejenigen, die am weitesten entfernt wohnen. Die am weitesten entfernt kommen. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der auf das Gebet wartet, bis es mit dem Imam verrichtet wird, bekommt eine gewaltigere Belohnung als derjenige, der betet und dann schlafen geht. Als würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns heute ansprechen. Derjenige, der das Isha-Gebet, auch wenn es so spät ist im Sommer, mit dem Imam in der Gemeinschaft verrichtet und danach schlafen geht, ist besser und hat die größere Belohnung, als derjenige, der sagt, ich bitte nur gehe nach Hause und ruhe mich aus, bitte Isha und dann oder fast noch zusammen oder irgendetwas, was er macht, ist besser, wenn man in der Gemeinschaft betet. Möge Allah mir und euch den Erfolg verleihen, unsere Freizeit auf beste Art und Weise zu nutzen, der Erste, der zu Bestand ist und der Erste, der wird uns zu bitten haben. صلى الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين